Mama, ein Leben ohne Sorgen, ein Leben und kein Ende. Gepriesen sei Allah. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.